Erast aus Fabeln und Erzählungen von Christian Fürchtegott Gellert. Aufgenommen für LibriVox.org. Diese Aufnahme ist in der Public Domain. Erast. Dorant, ein reicher Mann, der weiter keinen Erben als einen Vetter hinterließ, der reicher war als er und keinem Guts erwies, Dorant beschloss bei seinem Sterben, an seines Vetters statt Erasten zu erfreuen, und setzte diesen Freund, der's würdig war, zum Erben von 20.000 Talern ein. Der Vetter, der die Stadt recht giftig überredte, als ob Erast, der so rechtschaffene Mann, das Testament erschlichen hätte, fing einen Streit um dies Vermögen an und lief, von Neid und Geiz gedrungen, mit schrecklichen Beschuldigungen und mit Geschenken vor Gericht. Allein, so oft auch die das Recht erzwungen, so siegten sie doch diesmal nicht. Erast gewann. Doch dich, spricht er, zu überführen, ob ich das Testament mit List an mich gebracht, so will ich das, was mir mein Freund vermacht, nachdem ich es gewann, verlieren. Die Hälfte schenk ich dir, um dich zu widerlegen. 2000 Taler sollen mein, und das noch übrige Vermögen soll ein Geschenk für arme Waisen sein. Verdien ich noch den schrecklichen Verdacht, dass ich das Testament mit List an mich gebracht? Ende von Erast. Aufgenommen von Sonja.